Trinken machst du doch mit links. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslaufs-CD. Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Cheers. Zum Wohl. Ich immer so mit. Du machst es immer so mit Schmackes. Ja, ich bin halt latent gewalttätig. Also, dass ich der Steineschmeißer hier im Podcast bin, das ist ja jetzt hinreichend klar, oder? Ja, aber das Problem ist, wenn da unten dieses Bierfläschchen offen ist und kaputt ist, dann fließt das gute Zeug raus. Ich glaube, wir trinken sowieso viel zu viel wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee. Wir sind der Podcast mit Alkoholanschluss. Nee, aktuell, jetzt mal so im Sommer, weil wir halt in der Nähe von dem Biergarten sind. Quasi, ja. Und wir müssen ja unsere lokalen Dealer unterstützen, solange sie noch meine lokalen Dealer sind. Genau, Klingenbachpark sind wir. Willkommen. Herzlich willkommen im Stuttgarter Osten. Ja, bei Die Elite mit dem Dingenskirchen und dem anderen Typen. Genau, dem Großen und dem Kleinen, dem Dicken und dem Dünnen, dem Jungen und dem Alten. Ja, ist ja übrigens klar, dass wenn ich jetzt auch eine Sonnenbrille aufhätte und wir beide Hüte hätten, wären wir eigentlich die perfekten Blues Brothers. Ja, wahrscheinlich, obwohl ich im Tanktop mit Silberkettchen nicht als Blues Brother durchgehe. Sondern ich bin hier der Assi vom Dienst. Nee, du hast auch keine Mütze, dafür habe ich keine Sonnenbrille. Ja, dafür war ich beim Friseur. Ich brauche keine Mütze mehr. Dafür habe ich Maske. Die ist in meiner Arschtasche. Siehst du mal. Du trägst heute auch eine kurze Hose, das ist schlimm. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass ich frei habe. Ja, du magst deine Mitmenschen nicht, wenn du frei hast. Wenn ich frei habe, sind mir meine Mitmenschen einfach egal. Okay. Ja. Außerdem bezahlen mich meine Mitmenschen nicht. Ach so. Ich war heute auch so auf Arbeit und ich habe mir nur gedacht, wer sich an meiner Klamotte heute stört, der hat irgendwie nicht aufs Wetter geguckt. Also ich saß heute in meinem Büro und habe einfach nur vor mich hin gewerkelt. Ja, ist doch schön. Ich meine, ich hab's gefeiert, dass bei uns die Klimaanlage defekt ist. Oh, stimmt, du bist nicht ganz. Ich saß nicht nur in meinem Büro. Zwischendurch schaltete das Telefon und eine Kollegin fragte mich, ob ich Arbeit für eine Praktikantin hätte. Oh. Und ich dachte mir so, nein! Das klingt nämlich dann immer so, weißt du, wenn du sagst, ja, ich habe auch Tätigkeiten für eine Praktikantin, dann klingt das so, als würdest du irgendwas machen, was so banal ist. Mm. Echt? Also, ich habe eine Liste. Ja. Das weiß mein Chef auch. Ich habe eine Liste für den Fall, dass bei uns mal ein Praktikant oder ein Azubi aufschlägt mit Dingen, die ich zwar machen könnte, die mir aber zu banal erscheinen, die aber jederzeit irgendjemand anders machen könnte. Naja, es gibt genau eine einzige banale Sache, die ich jetzt irgendwie jeden Monat mache, und das ist so Zahlen von A nach B schreiben und kurz danach recherchieren. Das wiederum mache ich aber dann doch lieber fix selber, weil wenn ich die Zahlen dann schon rüberschreibe, kann ich sie auch gleich noch interpretieren, und interpretieren muss ich sie sowieso. Ja, das stimmt natürlich. Und bevor ich jetzt dann warte, bis jemand anders fertig ist mit den Zahlen, da hau ich raus. So, genügend Büro-Talk. Ja, das fehlt mir schon total. So, nach 3 Tagen einfach nur auf dem Balkon rumliegen. Und schwitzen. Ich schwitze nicht. Du musst ja den Balkon noch genutzen, solange du einen hast. Ja, genau, solange ich ihn noch habe. Also ich bin so eiskalt, dass ich nicht ins Schwitzen komme. Mein Mitbewohner hat mir Nennt so... Auch sportlich. Ja, mein Mitbewohner hat mir so Sonnenöl geliehen. Dass man so richtig schön brutzelt. Das oh, okay. Hat aber jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass ich in Schweiß ausgebrochen wäre. Nee, höchstens ein Sonnenbrand im Gesicht. Nee, das ist tatsächlich braun. Ich habe hart dafür gearbeitet. Achso, ich dachte, du kommst nicht mehr zum Atmen vor Lachanfall, weil du heute die Nachrichten gelesen hast. Ich habe frei, ich lese keine Nachrichten. Die SPD hat jetzt einen Kanzlerkandidaten. Okay. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Moment, wir können uns doch... Moment, das ist... wann war das letzte Mal, als eine Splitterpartei einen eigenen Kanzlerkandidaten benannt hat? Das war vor fast 20 Jahren Guido Westerwelle, oder? Ja, mit Projekt 18. Ja, gut. Das Projekt 18, das kennen wir auch. Und okay, also Kevin Kühnert hat ja bekannt gegeben, dass er sein Studium und den Juso-Vorsitz offiziell sein lässt. Macht er jetzt Kanzlerkandidat? Nee. Nee, macht er nicht? Olaf, Moment. Moment. Olaf Schubert. Nee. Nicht? Mal überlegen. Also wir haben ein linkes Führungsduo und wir haben zwei weitere prominente Linke, und das sind die einzigen Gesichter der SPD. Also so Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken, Karl Lauterbach und Kevin Kühnert sind so die 4 Gesichter der SPD, die man so in den Medien sieht. Und die sind alle vom linken Flügel. Genau, wenn du jetzt noch den Hamburger Bankenskandal nimmst... Der Hamburger Bankenskandal. Ja. Ich kenne den Hamburglar. Nein, in Hamburg ist so ein bisschen Kohle verschwunden. Ich dachte, das war bei München. Nein, er auch. Damit hat übrigens der Herr auch zu tun, der Olaf. Oh nein, aber nicht der Scholze Olaf, oder? Ja doch, natürlich. Also wenn einer zweimal aus Versehen Geld verschwinden lässt als Finanzminister, ja, dann ist er doch perfekter Kanzlerkandidat. Deshalb lacht die Sonne so. Ja, genau. Das ist, weil Olaf es doch geschafft hat, Kanzlerkandidat zu werden. Genau. Sie haben ihn heute nominiert als Kanzlerkandidat. Du Scheiße. Also nur fürs Protokoll. Kanzlerkandidaten der SPD seit 2005. Gerd Schröder, Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück, mhm, und jetzt Olaf Scholz. Hast du einen vergessen? Habe ich einen vergessen? Ja, überleg mal. 2005? Schröder. Ja, genau. Dann? Frank-Walter Steinmeier. 2009, ja. 2013. Ach Gott, ich habe Martin Schulz vergessen. Genau. Also wir halten fest, alles alte weiße Männer mit schlecht sitzenden Krawatten und einem gefährlichen Hang zum rechten Flügel der SPD. Und alle mit S beginnend. Ja. Wer hat bei der SPD eigentlich diese Entscheidung getroffen und was hat der Sternchen diejenige gesoffen? Weiß ich nicht, aber Norbert Walter Esken hat's mitgeteilt. Das ist heute schrecklich. Ja, und jetzt halte ich fest. Gestern gab es ja auch das Sommerinterview zu sehen. Ja? Ja! Das Sommerinterview. Und was sagte dort die SPD? Vorsitzende? Also ich wollte gerade fragen, die ganze SPD, alle fünf? Nein, die Vorsitzende, weil sie ist ja für schlechte Nachrichten zuständig oder für schlechte Publicity oder für Kampfansagen. Im Zweifelsfall hat sie gesagt, dass die SPD zwar keine Chance hat, den nächsten Kanzler zu stellen, aber sie treten trotzdem an. Naja, sie sagte, sie wären jetzt auch bereit für ein Linksbündnis mit der Linkspartei. Die wollen R2G machen? Mit Olaf Scholz? Oder war das die implizite Aussage, dass es ihnen egal ist, ob es Gregor Gysi oder Annalena Baerbock wird? Es könnte auch Habeck werden, wobei ich immer noch auf Annalena Baerbock hoffe. Naja, also, ich meine, der Witz wäre ja, wenn die Grünen jetzt beschließen würden, dass sie mit Katharina Fegebank als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Auch eine sympathische Dame. Ja, auch eine sympathische Dame, hat Regierungserfahrung in Hamburg und hätte es fast geschafft, den regierenden Bürgermeister in Hamburg aus dem Amt zu kegeln, hat also gewisse Erfahrungen im Umgang mit wenig charismatischen Hamburgern. Jo, und mit Sozialdemokraten sowieso. Wobei, wenig charismatische Sozialdemokraten ist das nicht eigentlich, ne? Eine Tautologie? Martin Schulz war charismatisch. Der hat halt mit S angefangen und war irgendwie auch so ein Seeheimer, nur mit Europa-Anstrich. Ja, und hat dann auch relativ... Der war ja, glaube ich, der einzige Kanzlerkandidat aller Zeiten, der komplett einstimmig sogar nominiert wurde. Das hätte die bei der SPD misstrauisch machen sollen. Die Partei der Zwietracht, die sich einstimmig hinter einem Kandidaten... Ja. Versammelt. Und Olaf Scholz wird jetzt auch einstimmig gewählt, weil der ist das letzte Aufgebot der SPD, oder was? Ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich spannend. Also er ist jetzt nominiert als Kanzlerkandidat. Jetzt muss es wahrscheinlich irgendein Parteitag noch irgendwann mal, wenn sie sich zusammensetzen dürfen können, müssen. Ja. Ja, wird es das wahrscheinlich sein. Verrückt. Und dann beschließen die auch gleich, dass Olaf mit den Linken kandidieren muss. Genau, Katja Kipping hat ja auch gesagt, sie haben jetzt Bock... Mit Olaf Scholz zu regieren. Na, ich glaube, das war noch nicht das Thema, aber mitzugestalten, haben sie gesagt. Also, okay. Ja. Also gut, ich meine, das hat ja schon mal formidabel funktioniert. Auch Peer Steinbrück ist mit einem dezidiert linken Programm zur Wahl angetreten. Ja. Einigen wir uns dann darauf, dass wir zukünftig wieder in einem Fünf-Parteien-Staat leben? Wer fliegt denn da bitte aus? Na, die SPD verabschiedet sich dann ja wohl offiziell. Ja, offiziell nicht. Ja, doch. Nein. Also. Ja, vielleicht werden sie so ein FDP da sein. So on-off. Steigbügel halt. Was hat Christian Lindner eigentlich dazu gesagt? Noch gar nichts, glaube ich. Allerdings, die ersten, die sich natürlich gestern sofort gemeldet haben, als es irgendwas mit Linkspartei gab, waren natürlich die Jungs und Mädels von der CSU, die natürlich sofort gesagt haben, ja, jetzt Rote Socken? SPD zu SED. Ach Gott, rote Socken, Moskau? Fünfte Kolonne Moskaus? SPD zu SED. Das ist schön. Die ist ja auch getrendet heute auf Twitter, also, ja. Ja, gut, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so ganz falsch, weil die SED ja historisch tatsächlich aus dem Zwangszusammenschluss von KPD und SPD hervorgegangen ist. Ja, nur mit dem Witz, dass ja, es sagt ja immer nur die CSU etwas dazu. Es sagt der, weil das die einzige Partei ist, die keine belastete Ostvergangenheit hat. Ja. Das ist das Schöne, die anderen beiden Blockflötenparteien. Ja, und die anderen sind ja... Na gut, also auch die Grünen haben eine unbelastete Ostvergangenheit, wobei man das kann man sehen, wie man möchte, dass man Bürgerrechtler, die sich gegen das System aufgelehnt haben, das kann man schon kritisch sehen. Ja, das sind halt das Bündnis 90, das ist ja genau der Punkt. Also, genau. Das ist halt die bürgerliche revolutionäre... Bürgerlich revolutionär klingt auch irgendwie... Naja, im Osten waren die Linken halt... die Machthaber, also kann es ja nur bürgerlich revolutionär sein. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Also bürgerlich revolutionär würde bedeuten, dass Christian Lindner Steine schmeißt. Aber schön wäre es, wenn er die Flinte ins Kochen werfen würde. Aber den Gefallen tut er uns leider, glaube ich, nicht. Nee. Dafür ist er, keine Ahnung, hat er eigentlich einen Studienabschluss? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Irgendwas hat er studiert. Ist der nicht auch wie jeder andere irgendwie Jurist? Nee, der ist, ich glaube, der hat irgendwas mit Wirtschaft gemacht. Der hat ja Unternehmen in den Sand gesetzt. Ja, und danach Wirtschaftsanwalt, um Insolvenzen abwickeln zu können oder sowas. Keine Ahnung, wäre das nicht sinnvoller? Insolvenzen abwickeln? Naja, könnte die SPD abwickeln. Ja, aber dafür ist er in der falschen Partei. Achso, du meinst als Insolvenzberater? Quasi. Ja, nee, ich habe tatsächlich, das wusste ich auch nicht. Ludwig, sozialdemokratische Vergangenheit. Dass ich so einen Ödipus-Komplex habe in Sachen Sozialdemokratie, ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich. Nein, aber Ludwig Erhard beispielsweise war nie CDU-Mitglied und war trotzdem Parteivorsitzender. Also könnte auch Christian Lindner Insolvenzverwalter der SPD werden. Heinz Erhardt war nie Mitglied der CDU. Ja, und war trotzdem Wirtschaftsminister. Das siehst du mal. Heinz Rühmann? Nee, Heinz Rühmann war Propagandaminister. Okay. Der war nicht Vorsitzender. Ja. Heinz Erhardt. Auch so eine Type, ne? Kannst du nicht zitieren. Echt nicht? Nee, kriegst du Abmahnung für, weil alles, was er gesagt hat, ist ja nicht... jugendfrei. Nee, alles, was er gesagt hat, ist ja nicht immer er, also als Autor, sondern immer auch noch als Figur. Und damit ist es irgendwie im Zitatrecht anders zu werten. Okay, das heißt, ich dürfte diese hinter eines Baumes dürfte ich nicht weitersprechen. Ja, genau, ich glaube, da hängt's. Okay. Karl Valentin ist auch ähnlich. Okay, das heißt aber, wenn das Figur, also weil das Figuren sind, das heißt, selbst wenn Bart Simpson irgendwann in den Simpsons sterben sollte, dürfte ich trotzdem 50 Jahre später kein Cowabunga zitieren. Ich weiß es nicht. Ja, das wären übrigens die Turtles. Ich dachte, das wäre Family Guy. Nein, das waren die Teenage Mutant Ninja Turtles, beziehungsweise Hero Turtles für die Deutschen. Verdammt. Dann hat sich der Witz auf gleich mehreren Ebenen in die Luft aufgelöst. Ja, übrigens, man hat tatsächlich für die Deutschen die Teenage Mutant Ninja Turtles. Wenn man glaubte, mit dem Wort Ninja können die Deutschen nichts anfangen, ja, hat man die Hero Turtles genannt. Weil Hero ja viel mehr. Ja, ich meine. Ja, natürlich. Also, da gab es in den 80ern Bonnie Tyler, die gesungen hat, dass sie einen Hero braucht. Und dann ist Chris Hero um die Ecke gekommen, der das in seinen europäischen Zeiten tatsächlich als Einzugsmusik hatte, was sehr geil war. Oh. Und dann kam irgendwann Randy Orton um die Ecke und hat ihn weggearkt oder was? Genau. So, hätten wir noch Wrestling-Referenzen in diese Folge. Ja, aber darüber reden wir dann irgendwann in der großen Wrestling-Folge. Ja. Ja. Ich beschreibe nicht zu sehr. Du weißt doch, immer wenn wir sie aufnehmen wollen, kommen Randy Orton vorbei und dann gibt es erstmal RKO. Out of nowhere. Bam! RKO. Ja, also wir haben das schon mehrere Male versucht und unsere Ärzte haben langsam keinen Bock mehr, uns wegen Schleudertrauma zu behandeln. Ja, siehst du mal. Aber wo Schleudertrauma? Du wolltest irgendwas über Service-Dienstleistungen in Deutschland sagen. Bist du Bus gefahren? Nee. Hast du ein Schleudertrauma vom Fahren mit dem SSB? Viel schlimmer, das sind ja deine Erfahrungen immer. Ja, natürlich. Ich fahre ja keinen Bus. Also seltenst. Zumindestens nicht in Stuttgart. Jetzt, wo ich aufs Land ziehe, muss ich auch häufiger Bus fahren. Raus aus meinem Kaff muss ich. Ja, stimmt. Ich wohne ja nicht direkt an einer Bahnlinie und muss dementsprechend 3-4 Haltestellen mit dem Bus. Ja, genau. Ja, dieses zweifelhafte Vergnügen habe ich halt nicht. Ja, demnächst schon. Ja, aber da fahre ich nicht mit der SSB. Nee, da hast du einen anderen... Das ist irgendwie irgendwas mit R, so ein privater Busunternehmen. Ja, Spaßverein, ja. Ja, mit denen hatte ich heute auch schon das Vergnügen. Ja, aber du wolltest Schleudertrauma... Ich hatte Kontakt mit dem Kundenservice von der SSB. Bahn. Egal, SSB. Ja, genau, die haben mich auch ins Schleudern gebracht. Also... Das Zeilenende zieht ja nach Böblingen. Genau. Und auf VVS, der Stuttgart, die Stuttgarter, nein, der Verkehrsverbund der Region Stuttgart, so, ist in Zonen unterteilt. Mhm. Und ich musste die Anzahl meiner Zonen ändern lassen. Auf meinem Ticket. Ja, weil du zwei wegnimmst. Ich nehme zwei weg und bekomme eine dazu. Ich kriege die Zone 4 dazu, weil die Strecke Böblingen-Leonberg einen Knick macht. Das ist, lass mich lügen, da wo die S6 und die S60 abgekoppelt wird, Renningen oder so. Ah, okay. Da fährt sie also in die Zone 4 rein. Ist und Böblingen, dann, ja, genau, Böblingen ist 3. Fährt sie in die Zone 4 rein und dann wieder in die Zone 3 und dafür muss ich bezahlen, obwohl ich da nie aussteigen werde. Okay. Ja, jedenfalls musste ich das machen und dachte mir so, ja, ich habe eine Mail geschrieben an den VVS, den unseren freundlichen Verkehrsverbund, weil ich mit dem gute Erfahrungen gemacht habe. Das F steht für freundlich. Ja, genau. zumindest, die brauchen manchmal ein paar Tage, aber die sind meistens sehr kompetent, was ihre Auskünfte angeht. So manchmal. Ja, in dem Fall leider auch nicht. Die haben nämlich gesagt, ich muss mich an die SSB wenden und ich könnte denen eine E-Mail schreiben und haben mir auch die E-Mail-Adresse geliefert. Alles gut, hingeschrieben, abo@ssb.de. Hätte ich mir auch denken können, schreibe ich da eine E-Mail hin und ja, wie das denn ausschaut. Ich wollte das im Self-Service machen, aber das ging leider nicht auf deren Homepage. Da gab es noch nicht mal einen Login-Bereich. Ja, müssen Sie in die Geschäftsstelle kommen. Okay. Da war ich freudig erregt schon. Mhm. Da war ich freudig erregt, weil es drei Geschäftsstellen der SSB gibt. Alle drei in Stuttgart und eine davon hat aktuell zu. Und ich kenne die am Hauptbahnhof ist zu. Ja, aber warte mal, es gibt noch eine dritte, die ist in Vaihingen. Nee, am Charlottenplatz ist eine und am Rotebüllplatz ist eine. Ja, und in Vaihingen ist eine. Nicht laut Homepage. Das kann sein, dass das da so ein DB-Standort ist. Ja, genau, ein DB-Standort, der auch VVS macht. Ja, aber nein, man muss in die SSB-Geschäftsstellen. Die VVS und SSB sind voneinander getrennte Entitäten. Zumindest organisatorisch. Stimmt übrigens nicht ganz, am Hauptbahnhof ist auch noch eine VVS-Stelle, die ist nur ausgelagert. Ich sag doch, da ist auch eine SSB-Dings. Aber die ist momentan zu. Mm-mm. Doch, die ist zu. Oben gegenüber von der Deutschen Bahn. Das ist VVS dann. Das ist nicht SSB. Die können nicht dein Abo ändern, weil das Abo hast du bei der SSB oder bei der Deutschen Bahn. Für den VVS. Du verstehst, ich hatte schon Kopfschmerzen und hatte es bereut, dass ich mein Abo damals bei der SSB abgeschlossen hatte und nicht über die Deutsche Bahn, wo ich das wahrscheinlich irgendwie, es hätte mich wahrscheinlich eine halbe Stunde gekostet und ich hätte die Deutsche Bahn antwittern müssen, um das Problem zu lösen. Aber es hätte funktioniert. Bahnfahren und Bahnservice ist nicht so schnell. Ich fahre regelmäßig Bahn und bin sehr glücklich damit. Ja, du vielleicht. Der Rest nicht. Gut. Also, du sitzt übrigens wieder ohne Schuhe hier. Ja, und ohne Socken. Das ist angenehm. Nur so als Erklärung für unsere Zuhörer. Falls irgendwann falls es irgendwie komisch riecht. Aufsteigt im Stuttgarter Osten. Dass es einen Gasalarm gibt. Ja, aber der Gaskessel ist da hinten. Da unten. Da oder? Ja, da. Da ist er. Echt? Da hinten links, ja. Okay. Verrückt. Ja, also da. Ja, stimmt, ich sehe ihn. Ja, eben. Ja, du bist auch kleiner als ich. Ihr habt diese Pergola im Weg. Ja, ich sehe ihn von hier. Durch die verrückt. Ja, also wir sitzen jetzt um die Ecke vom Gaskessel auch. Also, ja, weil gut. Es gleich rumst. Um die Ecke ist jetzt ein bisschen nicht in überschrieben. Beirut. Und auch nicht in Bayreuth. Es werden auch keine Wagner-Overtönen hier gespielt. Genau. Gut. Also ich war schon hinreichend begeistert, dass es offenbar, keine Ahnung, wir spielen jetzt ein halbes Jahr lang Corona, aber ich muss persönlich in einer Geschäftsstelle der SSB vorbeischleichen und ich kenne die Geschäftsstelle am Hauptbahnhof. Wenn wir uns montags zum Aufnehmen treffen, laufe ich da nämlich immer vorbei und da sind immer 50 Meter Schlange. Ja. das ist Schlangen. Das, Schlangen, das sind auch noch mehrere. Ja. Da laufen manchmal Leute durch und sortieren diese Schlangen. Du musst dir vorstellen, in der zweiten Oktoberwoche waren früher immer die Studentenstarts. So am 14. Oktober. Ah, die mussten früher noch diese Marken kaufen, und, ne? Und du musstest früher auch tatsächlich dir die Marke kaufen gehen. Das heißt auf Deutsch, und dadurch, dass du irgendwelche Bonitäten vorlegen musstest, konntest du natürlich nicht das irgendwie online damals machen, sondern du musstest sie da anstellen. Das heißt auf Deutsch, du standst da mit allen anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen aus 20 bis 60 Studiengängen, je nachdem, ob die Fallhänger auch noch runterfahren mussten, das weiß ich nicht. Standst du da quasi am ersten und zweiten Studientag und musstest erstmal deine Scheiße da abholen, wenn es dein erster Semestertag war. Okay. Ja. Weil erst dann bekamst du diese Information, was du da eigentlich da in der Hand hast. Spaßig. Aber tatsächlich, da kann ich mich auch noch daran erinnern, als ich nach Stuttgart gekommen bin, ich hatte auch noch so eine Marke. Hm. Die ersten 2 Monate, glaube ich, dann haben sie auf Polygo umgestellt. Also diese digitalen Chipkarten für alle, die nicht aus dem Großraum Stuttgart kommen. Die du aber auch nur bekommst, wenn du es irgendwie um die Ecke auf ein Jahresabo machst. Ansonsten oder du es über die Deutsche Bahn machst, dann kannst du es irgendwie monatlich machen. Ich zahle auch monatlich. Ja, aber das machst du über die Deutsche Bahn. Ich habe ein Jahresticket, das zahle. Du zahlst das Jahresticket monatlich. Ja. Aber ein Monatsticket, das du monatlich bezahlst, das gibt es über die Polygo nur, wenn du über die Deutsche Bahn gehst. Ah, ja, okay. Und dafür musst du aber zu einem deutschen Bahnstandort gehen. Ja, okay, jetzt. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr versteht, es ist kompliziert mit der SSB. Ja, ja. Und mit dem VVS und überhaupt. Jedenfalls war ich hinreichend begeistert. Ne? Ich sah mich schon 5 Stunden lang in dieser Schlange zu stehen und früher oder später die Nerven zu verlieren. Mhm. Ich war auch schon mit der Auskunft gerüstet, dass man seine Zonen nur einmal jährlich ändern darf. Okay. Da dachte ich auch, ja, Eichhörnchen. Siehst du mal da, die DDR hat ihre Zone. Ja, genau, Zone nur einmal jährlich ändern. Dachte ich mir, okay, kannst du irgendwie nachvollziehen. So, jetzt saß ich aber in diesem... Jetzt saß ich da und sagte, ja, hier so und so. Erst du hast doch zum Charlottenplatz gehen können, da kennst du dich doch auch. Ja, da verlaufe ich mich immer, das ist gar keine gute Idee. Nein, ich war am Rotbüttplatz. Aber man muss dazu sagen, das muss man dem Charlottenplatz lassen. Es gibt nur eine SSB-Geschäftsstelle auf einer Seite. Auf der anderen Seite hat es keine SSB-Geschäftsstelle. Ja, da ist ein Wikinger. Nee, stimmt gar nicht, das ist auf der gleichen Seite. Der Wikinger ist auf der gleichen Seite, genau. Auf der anderen Seite ist ein Kiosk und ein Bäcker. Und auch eine Kneipe. Das Gold. Ach, das ist das Goldmarx, ja. Genau. Das Universum. Genau. Ja. Geh weg. Ja, wir haben wieder eine Wespe hier. Ja, die sind mittlerweile so verzweifelt, dass die einem den Schweiß von der Haut saugen. Ja. Gut. Wir erinnern uns an die letzte Aufnahme. Springbrunnen. Die Aufnahme wird es lieben. Toll, wir haben jetzt hier 3 Springbrunnen um die Ecke. Ja, super. Genau. Egal. Ich saß jetzt in dieser SSB-Geschäftsstelle und war schon total begeistert, dass das jetzt doch so reibungslos funktioniert hatte, weil keine lange Schlange davor. Mhm. Die beflissene Dame sagte zu, ich sagte hier so dies, das, Ananas, was ich gerne geändert hätte. Sie fragte auch nochmal nach, was denn so meine Hauptstrecke sei, die ich fahren müsste. Sagte ich, Böbling-Leonberg. Ja. Ne, so halt. So, und dann tippte sie und tippte sie und tippte sie und dann legte sie mir einen Wisch hin und sagte und gab mir, sie nahm erst meine Karte und gab sie mir dann zurück und legte mir einen Wisch hin, so dass hier sind die Änderungen. Und ja, dann schaute ich auf diesen Wisch und sah, dass das Datum falsch war. Das war mein Fehler. Ich hatte 1. September gesagt und ich wollte 1. August sagen. Mhm. So weit, so schlecht. Das, was daran liegt, dass ich es mit Daten tatsächlich nicht so habe und aktuell noch mehr durcheinander bin und froh bin, dass ich weiß, welches Jahr wir haben und dass es Sommer ist. Ja, ich wies diese Dame darauf hin, oh nee, das ist falsch. Und da sagte sie, ja, das tut mir leid, das könne sie jetzt auch nicht mehr ändern. Das war mein Kundenerlebnis mit der SSB. Das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Moment, ihr gebt hier eure Daten ein. Ich sitze hier 5 Minuten blöd rum, weiß gar nicht, was diese Frau da macht. Die hat wahrscheinlich genau das gemacht, was sie sagen sollte. Also sie hat ja nichts falsch gemacht, außer dass sie mich nicht nochmal gefragt hat. Aber es ist irgendwie nicht in der Lage zu sein, das nochmal zu fragen, das nochmal zu kontrollieren, als ob noch nie irgendjemand bei Amazon irgendwas bestellt hätte und irgendwie statt Straße Starse geschrieben hat oder so. Are you sure? Ah, genau. Sind Sie sich sicher? Schauen Sie bitte nochmal drüber. Gerade wenn man jemandem etwas nur mündlich sagt und man, ich muss ja eh das Impressum aktualisieren, ne? Und ich war heute im Radverladen und der Frau musste ich 3-mal erklären, dass ich im Murkenbachweg leben werde, bis sie das richtig hinbekommen hatte. Dann nicht ein einziges Mal drauf zu schauen, das war echt geil. Da dachte ich mir, ihr wollt mich doch verarschen. Weil erst die Scheiße, dass es nicht online geht. Ist da ein geheimes Bierlager da drüben? Sehe ich es richtig? Da hat ein guter Mann ein geheimes Bierlager. Ja, in den Löchern. Da waren früher Urnen drin, jetzt ist es, glaube ich, Jackie Cola. Okay, also wir oder sowas. Ja, genau, also wir schauen gerade einem jungen Mann. Jungen Mann mittleren Alters? Jungen Mann mittleren Alters, dabei zu, wie er aus einer Wand, in der Löcher sind, eine Büchse holt. Und sich da genüsslich dann jetzt einen zwitschert. Genau. Ja, das ist doch schön. Ja. So öffentliches Lager. Genau, so ist das Leben. Kann man da was spenden oder kann man da was holen? Einfach so? Ja, die ist auch noch eine Tüte rausgeholt. Das ist sehr spannend. Ah, das war eine leere Dose. Das heißt, da wird Pfand gelagert. Das ist ein sogenannter Pfandsammler. Ah, okay. Clever. Die Wespe fliegt auf den Aushilfsjedi. Oh, genau. Gut. Ich habe begonnen, mir Fragen zu stellen. Nämlich, ich habe ein Abo bei der SSB. Muss ich jetzt zukünftig, wenn ich mein Abo ändern muss, jedes Mal eine Fahrkarte kaufen, um nach Stuttgart zu fahren, um mein Ticket zu ändern? Wollen die mich eigentlich verarschen? Ja, du hättest jetzt auch dein Abo auf deinen anderen Verkehrsverbund vielleicht ummünzen können. Das ist ja der gleiche Verkehrsverbund. Das Problem ist, dass die Ausgabestellen für die Abos des VVS entweder über die SSB oder über die Deutsche Bahn laufen. Und man kann die dann zum Jahrestakt kündigen. Das Problem ist irgendwie, ich glaube, 4 Wochen zum Monatsende. Mhm. Und ab 1. September beginnt witzigerweise auch mein neues Abo. Ich bin also zu spät dran. Ich muss ein ganzes Jahr lang denen mehr Geld zahlen. Das Problem ist, ich habe dem VVS dann auch eine E-Mail geschrieben und nachgefragt, wie denn das ausschaut, ob der SSB irgendwie davon profitiert, dass ich das Abo bei denen habe und nicht bei der Deutschen Bahn. Dem ist leider nicht so. Das fand ich sehr traurig, weil ich stand kurz davor, doch noch irgendwie da rauszukommen. Ach, jetzt kommt Wind auf, das ist ja schön. Also für uns ist das schön kühl, aber ich weiß nicht, ob die tote Katze da wieder Spaß hat. Das macht nichts. Nö. Gut. Was macht der Deutsche, wenn er sich über so einen Scheiß aufregt? Saufen. Erstens das. Er schreibt eine Rezension. Ich konnte leider keine Rezension über die SSB schreiben. Er nimmt einen Podcast auf und jammert drüber. Ja, das auch. Ich habe vor allen Dingen eine E-Mail an die SSB geschrieben. Er kackt den Leuten vor die Tür. Das wäre meine nächste Eskalationsstufe gewesen. Er schmeißt Steine, er zündet irgendwas an. Oh, schön. Er kauft sich ein Billett für einen Bahnsteig und demonstriert dort. Und versucht dann dort Revolution. Er ist der Einzige, der das macht und dementsprechend. Er lädt eine App von einem benachbarten Verkehrsverbund runter und bucht Geisterfahrten. Geisterfahrer? Einer? Hunderte! Ja. Nein, die Geschichte geht noch weiter. Ich hab eine E-Mail geschrieben, dass ich mich verarscht fühle. So und als Kunde, mir geht's halt, das sind 25 Euro für einen Monat. Also Ich glaube, die Mail-Tracker haben schon das Wort verarscht irgendwie drin. Ein Spam-Filter. Es kam tatsächlich das Wort verarscht drin vor. Und Spamfilter working. Dass sie verarscht active. Dass sie bitte so nach dem Motto, dass sie vielleicht doch mal drüber nachdenken sollten, dass ich zwar keine Alternativen habe, aber doch irgendwie ein zahlender Kunde bin und mich ja irgendwie auch gegen ein Auto und für die SSB entschieden habe und was die Scheiße eigentlich soll. Okay. Ich habe dann eine halbe Stunde mit einem SSB-Mitarbeiter telefonieren dürfen und dem seinen Job erklärt. Okay. Es war sehr witzig. Ich hatte in dieser E-Mail dann noch geschrieben, unser Verkehrsverbund hat den Tarif, hat die Preise erhöht im April. Okay. Das habe ich ihnen auch nochmal aufs Butterbrot geschmiert, weil da hatte ich schon mal Kontakt mit denen. Sie halten es nicht für nötig, alle per Brief zu informieren. Ja. Sondern das wird öffentlich im Amtsblatt Stuttgart kundgetan. Ja, vielleicht im Newsletter. Nee, im Amtsblatt. Nein, aber auch das, im Newsletter, oder? Nein, im Amtsblatt. Nur im Amtsblatt, dass man für, das kostet 1,50 Euro pro Exemplar, das muss man abonnieren. Ich glaube auch noch in den Stuttgarter Nachrichten oder so, die haben auch drüber berichtet. Das Amtsblatt brauchst du gar nicht abonnieren, du musst einfach nur Bezirksbeirat werden, dann bist du automatisch geschenkter Abonnent. Ja, das wird auch ausgehängt, also so ist es nicht. Ja, aber du kannst Bezirksbeirat werden. Lass die, du hättest dich im Stuttgarter Osten mal wählen lassen können. Für die SPD. Ja, aber ich werde Böblinger. Das heißt, dann bin ich wieder raus. Ja. So. Wobei, dein Opa Wolfgang war ja in der FDP. Mein Urgroßvater war zwar Stummbandführer bei der SS oder so ähnlich, aber... Nee, Wolfgang Gerd. Oh, war der nicht bei der FDP? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Gut, nein. Ich habe ja ein bisschen Ahnung von Kundenbindung. Das war die Möllemann. Das war die Möllemann-Zeit, ja. So, jetzt habe ich ein Ratespiel für dich. Ja. Ja. Obwohl, ich habe es eigentlich schon verraten, aber vielleicht hast du nicht aufmerksam genug zugehört. Mit welcher Begründung wurde mitgeteilt, dass man im Amtsblatt Stuttgart nur bekannt gegeben hat, dass die Tarife erhöht werden? Na, weil es was Gesetzliches ist. Nein. Dass man nur so alle erreicht. Und wenn man den Leuten... Man hat nicht von jedem Kunden die E-Mail-Adressen. Und man könnte das ja nicht, dass man einigen Leuten E-Mails schreibt und andere dann nicht informiert werden. Also erstens, es gibt eine Homepage. Zweitens, es gibt ein Newsletter. Drittens... Es gibt noch eine zweite Homepage. Ja. Viertens. Es gibt noch viele, viele Homepages im VVS-Verbund, die zu den einzelnen Kleinverkehrsverbünden gehören. Ja. Viertens. Man würde mehr Leute erreichen, wenn man das im Amtsblatt Stuttgart bekannt geben würde und den Leuten, von denen man eine E-Mail-Adresse hat, denen eine E-Mail schreiben würde. Fünftens. Es gibt vom VVS so ein Blättle alle Quartale, wo drin steht, welche tollen Angebote man noch mit seiner Polygo-Card wahrnehmen kann, dass es irgendwie so Rabatte und sowas gibt, genau. Auch irgendwas. Da könnte man auch eine Tariferhöhung reinschreiben, weil das Geld gibt man sowieso aus. Und das ist ja nicht so, dass wir reden hier von 2,50 Euro im Monat. Sechstens, man könnte die Preiserhöhung doch einfach auch als Flyerle oder Kleberle in die Bahnen und Busse beppen. Könnte man auch. Wo man auch den Herrn Sonstiges als Gedichtschreiber hinhängt. Könnte man. Dafür müsste man wieder mehr Geld ausgeben. Die Überlegung war, sie haben ja ein begrenztes Budget und da muss man ja gucken. Siebtens, es gab einen Brief vom VVS. Da hast du ein Abo? Ja. Dann hast du den Brief doch auch bekommen. Da stand drin, dass man sich bedankt für die Treue und man sich eine Maske abholen könnte. Eine VVS-Maske. Genau. Das hat jeder bekommen. Dafür war das Geld da. Siebtens. Als die den Tarif reformiert haben und das für alle günstiger wurde, da gab es nicht nur einen Brief an alle, da gab es auch so ein hübsches Heftchen an alle. Also mal ehrlich, die hätten meinetwegen auch den Tarif, so ein Briefchen kostet, es ist günstiger, weil die Serienbriefe eigentlich machen und deshalb groß mehr sind. Da rechnen wir mal den Personalaufwand rein. Ein Brief kostet 1,20 Euro. Den komplett zu fixieren. Ich wäre gerne bereit, 10 Cent pro Monat wirklich mehr zu bezahlen, pro Monat auf meinem Abo, wenn ich auch informiert werde, dass mein Abo teurer wird, weil das waren jetzt so 2 Euro. Aber jetzt stell dir mal vor, die hätten von knapp 100 Euro, die ich zahle, auf 130 Euro im Jahr, im Monat aufgestockt. Dann wäre ich nicht in die Geschäftsstelle gegangen. Die sitzen am Fasanenhof, ne? Da oben irgendwo. Da wäre ich mal persönlich vorstellig geworden und hätte mal über Kundenbeziehungen mit ihnen gesprochen. Aber ernsthaft, wollen die mich verarschen? Ja. Ja, oder? Sie haben dir auf deine Antwort sicher mit Ja geantwortet, oder? Nee, sie haben mich ja angerufen. Wie gesagt, ich habe eine halbe Stunde investiert. Ich habe ihnen erklärt. Ich habe ihnen erzählt, was so positiv Kunden will. Und ich habe ihnen auch erzählt, dass ich das weiß, wie schrecklich das ist, sich mit seinem Vorgesetzten darüber zu streiten, dass man eine gewisse Maßnahme machen möchte, die aber Geld kostet, weil das ist mein tägliches Brot. Die Scheiße kenne ich auch. Wenn ich sage, ich hätte gerne Salesforce, dann sagt mein Chef, das kostet zu viel. Oh. Ja. Dann sage ich, da hast du leider recht, aber ich hätte es trotzdem gerne. Aber noch nicht mal ein Briefchen schreiben. Ja. Und mal ernsthaft mich noch nicht mal über meine Daten drüber gucken lassen. Ja, ich kann dir nur eins zur SSB erzählen. Das ist ein Ratespiel bei denen aktuell. Was? Wenn du, das sind Ratten? Nein, Rate. Also Quiz. Darf ich mein Abo jetzt in Raten zahlen? Nein, aber es ist ein Quizspiel, wenn du mit dem Bus fahren möchtest morgens. Oh, ist es ein Bus oder ist es eine Straßenbahn oder was ist der Quiz? Nein, ist es ein Bus, der mich vorne reinlässt? Ah. Oder ist es ein Bus, der mich hinten reinlässt? Oder ist es ein Bus, der mich nur vorne reinlässt, aber eigentlich mein Ticket auch gar nicht sehen will, aber mich halt nur vorne reinlassen möchte? Also, erstens. Oder ist es ein Bus, bei dem ich vorne überhaupt nicht einsteigen kann, weil immer noch das Schildchen da hängt? Oder ist es ein Bus, der zwar noch keine Scheibe hat, aber mich trotzdem erst nur vorne rein einsteigen lässt? Ist halt gut dünken des Fahrers. Okay, also erstens, ich bin ein Bus, der dich gerne hinten reinlässt. Ja, ja. Zweitens, Ganz einfach, pass auf. Wenn du auf einen Bus von hinten kommend zuläufst. Die sind explicit gerated, oder? Zuläufst. Und dann den Einstiegsknopf betätigst, damit sich die Türe öffnet. Bitte. Den fasse ich doch nicht an. Dann könnte sich die Türe öffnen. Es kann aber auch sein, dass sich die Türe nicht öffnet und du quasi merkst, nee, der Fahrer möchte nicht, dass ich hinten einsteige, sondern dass ich vorlaufe zum Busfahrer, dort mich bemerkbar mache, so wie man es bisher eigentlich hatte vor Corona, und dann dort einsteigt. Okay. So, jetzt kann es aber sein, dass es ein Bus ist, der noch gar keine Scheibe zwischen dem Fahrer und dem Gast hat. Sprich, der Fahrer das einfach nur macht, weil er ein Vollidiot ist, weil er sitzt da nämlich immer noch ohne Maske. Das heißt, erstens, wenn da die ganzen Pimmelgesichter einsteigen, dann hat er das Problem, dass er selbst ja hochgradig unter Ansteckungsgefahr leidet, weil er selbst trägt da gar keine Maske. Zudem, er, wenn er es hat, kräftig allen Busfahrern auch seine Scheiße um die Ohren haut. Ja. Wenn es denn so ist. Aber er ist Busfahrer, er ist immun. Genau. Und das ist, ja, beziehungsweise, man muss ja dazu sagen, die SSB hat ja kurzzeitig den Takt geändert. Die haben ja auf... Dass die taktlos sind, das wissen. Nein, die haben ja quasi zeitweise von Wochentakt auf Samstags- und Sonntagstakt umgeschaltet. Ah ja, stimmt, das ist ihnen aber aufgefallen. Und dann haben einige pfiffige Leute gefragt, Moment mal, warum macht ihr das? Und dann haben die tatsächlich gesagt, ja, es haben sich ja einige Busfahrer krank gemeldet. Mit anderen Worten, die Busfahrer hatten alle schon Corona. Ah. Ja, die sind alle immun. Und dann okay, das ist clever. Also, ich weiß ja nicht, wie das in Stuttgart... Ich fahre ja in Stuttgart, wie gesagt, keinen Bus. Also mal alle Jubeljahre mit der 42. Das ist hier hoch in den Osten. Ja. Aber wie gesagt, alle Jubeljahre. Jetzt in dadurch, dass ich hin und wieder in Böblingen bin und mein Schrank nicht angeliefert wird... fahre ich da Bus, da ist die Regelung relativ einfach. Hat der Bus vorne ein V an der Scheibe kleben, steigt man vorne ein, hat er kein V drin kleben, steigt man hinten ein. Dafür muss ich aber erstmal wissen, ob vorne ein V klebt und muss, wenn ich von hinten komme, immer noch nach vorne laufen. Ah, okay, jetzt verstehe ich das Problem. Das ist das Problem, wenn du an einer Endhaltestelle das beispielsweise das Problem ist, das Bus Problem ist also, dass du nicht rechtzeitig an der Haltestelle bist. Nein, das Problem ist, dass bereits der Bus da steht, weil es eine Endhaltestelle ist. Hier sage ich ja, du bist nicht rechtzeitig da. Der Bus steht da bereits eine Minute, nachdem der andere weggefahren ist. Ja, du könntest ja früh genug kommen. Man hat mir jahrelang mitgeteilt, ich soll rechtzeitig kommen, nur nicht zu früh. So, ich habe mich also auf rechtzeitig kommen eingestellt in meinem Leben. Und jetzt soll ich noch früher kommen, als der andere Bus gefahren ist, oder? Alter, Quatsch! Im Alter also, hat man eigentlich relativ wenig Probleme damit, zu früh zu kommen. Also, Fakt ist, die SSB, ich verstehe dich. Absolut. Interessanterweise, ich habe jetzt eine Amazon-Erfahrung gemacht, die mich genau das Gegenteil gelehrt hat. Und zwar, als Kunde? Als Kunde. Okay, dann darfst du weiterreden. Ich habe ja als Verkäufer Erfahrung mit Amazon gemacht, darüber müsste man meinen eigenen Podcast machen. Und zwar die Liebste und ich, wir haben uns zusammen entschieden, eine neue Waschmaschine uns in die Bude zu stellen. Und zwar einen Waschtrockner. Erstens leiser, zweitens trocknen, drittens tanzt nicht durchs halbe Badezimmer, wenn du den Schleudergang... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr den Sommer jetzt schon scheiße findet, der Aushilfs-Jedi sorgt dafür, dass er noch schlimmer wird. Nee, wir machen eigentlich nicht so häufig den Trockner an, aber tatsächlich die neue Waschmaschine ist energiesparender. Und, wie gesagt, tanzt nicht durchs Badezimmer. Schlimmer also haben wir einen Waschtrockner bestellt. Ja. Trocknen wirklich nur für den Notfall. Mhm. Und die Liebste klickerte sich so durch, klickerte auch einen Wunschtermin, denn samstags sind wir zugegebenermaßen relativ häufig zu Hause, weil wir es beide beruflich hinkriegen, nicht samstags zu arbeiten. Mhm. Also Wunschtermin Samstagvormittag geklickert. Wir haben den Wunschtermin eingegeben, Amazon hat ihn nicht wahrgenommen. Gut, also nimmt man doch Folgendes. Man nimmt sein Handy in die Hand und twittert nett und freundlich. Zugleich sucht man aber auch noch schnell die Telefonnummer raus und in dem Augenblick, als auf Twitter jemand antwortete, dachte man sich, ach, rufen wir auch fix an. Also angerufen, die Dame, sehr freundlich, sehr kompetent, sagte, ja hier, ach so, Sie wollen Ihren Wunschtermin ändern. Ja klar, das kann ich ja machen. Ist ja kein Thema. Wenn das Ding morgen kommen soll, wir können das gern nach hinten rausschieben. Nach vorne wäre wahrscheinlich schwerer gewesen. Also so, können Sie es morgen machen? Auf jeden Fall, wir so, nee, wir hätten es gern Samstagvormittag. Ja, klar, kann ich machen, kann ich buchen. So, die Jungs kamen, haben das Ding relativ zügig kompetent aufgebaut. Die haben auch noch gefragt, wie hier den Schlauch dran lassen, der jetzt dran ist, von der alten Maschine oder dann doch den neuen. Sag ich, nee, machen Sie den neuen ran, den alten behalten wir aber trotzdem für einen Notfall. Sag ich, ja, klar, kein Thema. Ist ja beides möglich. Gut, haben die gemacht, haben die zusammengeschraubt. Die sprachen zwar ganz schwaches Deutsch, aber soweit war das ganz entspannt. Die haben das Ding hochgeschleppt, die haben das Ding sauber aufgestellt, die haben nichts kaputt gemacht unterwegs. Sie haben sehr freundlich sich verhalten, sie waren sehr sehr zügig auch beim Abtransport der alten Maschine. Da haben sie nämlich noch danach gefragt, ja, warum neue Maschine? Ist die alte kaputt? Sag ich, nee, die ist noch in Ordnung. Also, sie hat eine leichte Unwucht. Aber ansonsten dürfte die passen. Das heißt, die Maschine biegt wahrscheinlich vor dem Zentrallager ab. Naja, sie wird vielleicht das Zentrallager erreichen. Dort wird sie dann ausgemustert und dann wird sie, keine Ahnung, irgendwo in den sympathischen Osten Europas wandern. Oder nach Usbekistan. Wir haben gar keine bösen Vorurteile. Ja? Oder nach Murmansk, weil du weißt ja, alle Dinge wandern nach Murmansk, außer Dinge, die nach Murmansk sollen. Nein, das wusste ich nicht. Ich dachte, alle Dinge wandern nach Rom. Nee, alle Wege führen nach Rom, aber alle. Kennst du es nicht? Verlorenes Gepäck wandert immer nach Murmansk, außer verlorenes Gepäck für Flüge nach Murmansk. Nee, das kannte ich noch nicht. Douglas Adams, der lange dunkle 5 Uhr der Seele. Leseempfehlung. Ach. Sehr schönes Buch. Ja, gut. Ja, gut. Kann ich empfehlen. Verrückt, das stimmt nicht, aber schwach hoffnungsfroh, was meine Waschmaschine angeht. Ja, aber das ist sehr amüsant, weil wie gesagt, wir haben es über Amazon bestellt und natürlich denkt man sich, ja, Amazon, böser Internethändler. Aber wenn man mal bedenkt, wir waren in einem Saturn, wir waren in einem Mediamarkt. Großer Fehler. Wir waren in einem Mediamarkt und wir waren in anderen Läden. Und tatsächlich in allen Läden, in denen wir waren, wurden wir A, nicht kompetent beraten. So im Sinne von hier, das und das kann der, das und das kann der. Das ist der Unterschied. Hier haben Sie den Vorteil, hier haben Sie den Vorteil. Nein, ja, lösen Sie halt. So, das waren die Logiken. Ja, hier steht's doch drauf. So. Wie Saturn-Schilder funktionieren, weißt du? Da stehen meistens die Keyfacts der Händler drauf. Da stehen meistens ein paar Keyfacts drauf, die relevant sind. Da stehen aber auch viele Keyfacts drauf, die auch relevant wären, die es aber nicht sind, weil sie möglicherweise einfach bei diesem Produkt schlecht sind. Das ist wie bei Amazon manchmal, bei manchen Produkten, wo du dran sitzt und sagst, ja, und wie viel RAM hat das Ding? Ach, in der Vergleichsliste steht kein RAM. Ja, ich sag doch, da stehen die Vergleichswerte der Händler drauf, also der Hersteller. Ja, und das ist eben der Punkt. Ich möchte dir keine Illusionen rauben, das ist genau das Gleiche, was bei Amazon steht. Ich weiß das, ich trage das in die Tabellen ein und lade das hoch. Ja, aber darauf will ich raus. Also das siehst du dort. Bei Amazon kannst du dann aber, weil du an einem Rechner sitzt, noch schnell mal die Keyfacts oder die technischen Daten über einen Rechtsklick und dann über einen neuen Tab dir organisieren. Stimmt. Das musst du im Saturn, musst du diese Recherche auch machen, auf einem Smartphone, in einem Bunker, manchmal. Weil unten in, plus du hast den Haken, das ist mir ja passiert bei meinem Monitor, die Geschichte habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Bei meinem Monitor war ich tatsächlich bei Saturn. Und der Monitor war zu einem leicht geringeren Preis bei Amazon zu haben. Ich, also zu Saturn gestiefelt und gesagt, hier Freunde der Sonne, wie schaut's aus? Krieg ich das Ding zu eurem Preis? Oder kriege ich es zu meinem Preis? Der in dem Fall der Amazon-Preis ist, weil da ist es ein Tacken billiger. Also den Amazon-Preis zeigen wollen. Sagt er, ja, können Sie es zeigen? Sag ich, ja klar. Zack, Amazon. Und dann auf dem Smartphone ist der Preis ein anderer als auf dem Desktop-Rechner. Das liegt aber an Amazon. Ja, aber das liegt auch daran, dass du auch den Desktop-Modus dort nicht aufrufen kannst. Auf dem Smartphone. Kannst du. Nee, kannst du eben nicht dort. Aber es bringt eben nichts. Also der Amazon-Preis ist nicht nur abhängig vom Gerät, sondern der ist beispielsweise auch vom Standort abhängig. Ja, klar. Da werden Nachbarschaftsgruppen getargetet und das ist ziemlich gruselig, was Amazon da macht, ehrlich gesagt. Ja, und dementsprechend, da hat dann Saturn tatsächlich mir gesagt, ne, ja, das ist doch der gleiche Preis, gucken Sie mal da. Ja. Dann denkst du so, ihr Fickfehler. Ja, aber es ist nicht blöd. Ja, entsprechend habe ich natürlich den Preis von Amazon Mobile dann zahlen müssen. Der dann auch der Ortpreis war. Aber ist okay. Meine Waschmaschine kommt mit Otto. Ich bin schon gespannt. Oh. Beim letzten Mal lief es gut. Auch eine AEG? Nee, die Otto Eigenmarke. Was ist denn die Otto Eigenmarke? Okay ist die Elektro-Eigenmarke beim Mediamarkt. König ist die von Saturn? Überspiel das mal kurz. Nö, also wir brauchen da jetzt nicht großartig Biko. Überspielen. Biko, ah, die haben noch eine zweite, aber... Das kommt eigentlich, stehst unter Druck und dann läuft die Sache. Ja, das ist immer... Druck funktioniert erst habe ich Druck und dann explodiere ich. Unter Druck funktioniert es. Das ist schön. Das ist voll toll, ja. Bin gespannt. Ich hoffe, das läuft besser als mein Schrank, der nicht gekommen ist. Wollen wir übrigens nochmal auf die nächsten zwei Folgen, die wieder nicht Dating sein werden, noch hinweisen. Da werden wir andere Themen machen, aber danach werden wir am, vielleicht wird es auch der 31. August nicht werden, die Aufnahme. Aber im September werden wir über die Themen Dating sprechen. Also wir haben da ein Google Forms auf unserer Facebook-Seite findet ihr es und wir haben es auch unter der letzten Folge jetzt auf unserer Webseite verlinkt. Tragt euch da mal ein, gebt da mal irgendwie euren Senf dazu ab. Es sind jetzt nicht so die Weltthemen. Genau. Die Weltfragen. Ihr braucht auch nicht unbedingt die Frage Team Aussichtsfehler oder Team Zahlenende beantworten. Ich habe auch schon gesehen, es gibt Leute, die haben tatsächlich nur reingetragen, sie sind männlich und Team Aussichtsfehler. Da habe ich dann auch schon Angst, weil die haben die restlichen Fragen nicht beantwortet und ich habe da irgendwie Angst vor Fanboys. Also Jungs, männliche Groupies sind eigentlich für mich. Wollte ich gerade sagen, also wenn jetzt noch weiterhin die männlich und nur Antwort Team Aussichts hier die Antwort aber, kommt. Dann, also ihr solltet mindestens euer Twitter-Handle oder eure E-Mail-Adresse oder sonst was noch mit. Nein, Gott bewahre! Nein! Bitte nicht, die Umfrage soll bitte wirklich anonym bleiben. Nein, wenn Sie nur männlich und Team Zeilenende angeben, dann schon. Ach so, schon. Wenn Sie nur das angeben, dann bitte das Twitter-Handle oder Insta, Nick oder was weiß ich was. Also, aber, ja, dann können Sie eigentlich auch gleich an zeilenende@dieelite.org, was übrigens tatsächlich die einzige E-Mail-Adresse ist, die ich nicht lesen kann, um das mal ganz kurz, weil mir auch das zu... Warte mal, du bist doch Admin von der Seite, du kannst doch alles. Nein, genau diese E-Mail-Adresse kann ich wirklich nicht lesen. Die ist nämlich tatsächlich nur eine Weiterleitung an meinen... Nein, die ist tatsächlich ein Mail-Postfach für dich. Ja, aber du hast ein Mail-Postfach. Ja, stimmt, aber es ist trotzdem eine Weiterleitung drin. Ja, es ist eine Weiterleitung drin und es ist ein Mail-Postfach nur an dich. Das heißt, da habe ich auch... Das ist die einzige E-Mail-Adresse auf der ganzen Seite, auf der ich wirklich keinen Zugriff habe. Also ich könnte ihn mir geben, dann würde ich das Passwort zurücksetzen und du würdest dann merken, dass du keinen Zugriff mehr hast. Das aber würde ich tatsächlich sogar mittlerweile merken, weil das in meinem Passwort-Safe liegt, das Passwort mittlerweile. Eben, darauf will ich raus. Also mit anderen Worten, sollte das Ding gehackt werden, gib Bescheid, ansonsten war's ich. Genau. Nein, tatsächlich, also wenn ihr an das Zeilenende schreibt, schreibt ihr tatsächlich nur an das Zeilenende. Alle anderen E-Mail-Adressen auf der Webseite lese ich mit. Genau, da schreibt ihr immer an den Ausrufe-CD. Ja, haben wir, muss ja, oder an die Praktikanten und Praktikantinnen. Ja. Und das Fußvolk. Sonstige. Volk at dieelite.org. Fußvolk at dieelite.org. Wir wollen auch nochmal übrigens darauf hinweisen, wir sind immer noch bei Facebook gesperrt. Also nicht gesperrt mit der Seite, wir können immer noch posten, was wir wollen, aber außer unsere eigene Webseite. Nicht. Genau, unsere Webseite wird als anstößig empfunden. Ja, als gegen die Community-Richtlinien verstoßend. Und das eigentliche Fatale ist, dass wir tatsächlich auch damit unsere Webseite nicht auf Insta hinterlegen können, weil das der gleiche Verein ist. Mhm, und wir warten auf den Tag, wo wir den Link auch nicht mehr über WhatsApp teilen können. Ja, stimmt. Ja, interessant übrigens. Ich habe noch keinen Hinweis darauf bekommen, dass die Impressumsadresse Scheps ist, weil das Impressum, das wir bei Facebook hinterlegt haben, ist auch die Elite.org Adresse. Also dementsprechend, Facebook weiß da immer noch nicht so ganz, was es will. Ah. Sie haben uns aber auch immer noch nicht erklärt, warum wir eigentlich gegen die Community-Richtlinien verstoßen, weil ich entsinne mich jetzt nicht, dass wir irgendwas ganz, ganz Böses, sexistisches, Hassgebundenes oder Rechtsradikales oder Links. Vielleicht hören die unsere Folgen und haben das mit dem Steinschmeißen mitbekommen. Ja, mei, aber du wolltest ja nicht auf Facebook die Steine werfen. Das noch nicht. Das können wir uns als Eskalationsstufe vorbehalten. Und abgesehen davon gilt Steine werfen unter dem Motto When the looting starts, the silence in the shooting starts. Und du hast ja keine Knarre, also musst du mit Steine werfen. Ja. Oder mit Zwille. Oh, schön. Ja, also schön. Gefällt mir. Gut. Ja, also wie gesagt, tragt euch mal ein in diese lustige Dating-Umfrage, weil es ist ja tatsächlich nicht so weltbewegend, es ist anonym und ihr könnt da tatsächlich eure lustigen Dating-Stories auch rausballern. Auch so ein bisschen natürlich Online-Dating, weil wir werden da vielleicht eine Folge zu machen, vielleicht aber auch zwei oder drei. Je nachdem, was da an Content-Masse kommt. Und wir werden es dieses Mal auch nicht mit Krieg dein Leben auf die Reihe ratzfatz beantworten, sondern wir werden da sicherlich ein bisschen mehr drüber erzählen. Das können wir eventuell hinbekommen, ja. Ja, genau. Ja, ja. Sobald es ein bisschen friedlicher ist und mein Schrank da ist. Genau. Vielleicht nehmen wir das auch als allererstes dann schon in der allerersten Folge in Böblingen auf. Also im September dann. Genau, im September. Weil wir haben jetzt nächste Woche nochmal Aufnahme und dann am 31. Da komme ich ja ganz frisch aus dem Urlaub, kann dann erzählen, aus Bayern. Machen wir Urlaubsfolgen, ja. Genau. Was ich noch thematisieren wollte, wir haben es ja die ganze Zeit von Masken und Nicht-Masken. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert oder was mich so ein bisschen antreibt, ist eine Frage. Und zwar, ich sehe zurzeit auf Twitter und Instagram und Co. wieder Leute, die posten Karten von Künstlern. Karten von Künstlern. Und zwar so Karten von Auftritten von Künstlern. Okay. Also unter anderem Bastian Bielendorfer, Özcan Kosar. Also Menschen, Künstler, denen ich halt irgendwie auf den sozialen Medien folge, deren Fans posten das und die wiederum teilen das, logischerweise als Story oder sowas. Und die Leute freuen sich jetzt dann auf die Auftritte, die dann nächstes Jahr irgendwann stattfinden oder jetzt im Herbst stattfinden. Was ich mich jetzt frage ist, wie fühlt man sich als so ein Künstler, der also Bühnenkünstler ist aktuell, wie fühlt man sich da, wenn man gerade aktuell die steigenden Corona-Zahlen sieht? Weil man muss sich doch da eigentlich verarscht fühlen. Man hat jetzt den ganzen Frühling knicken können mit Auftritten, weil man zurückstecken musste wegen, Anführungszeichen, Shutdown. Was ja kein Shutdown war, aber zumindest einige Künstler durften halt nicht auf die Bühne. Und es gab keine Clubs, also war es Shutdown. Genau, es gab keine Clubs, also Shutdown. Und dann findet man über den Sommer hinweg irgendwelche Konzepte, die möglicherweise funktionieren, und dann steigen die Corona-Zahlen wieder zum Herbst. Ja, aber die Corona-Zahlen steigen ja aktuell, weil Armin Laschet kein anständiges Konzept hat, seine Maske über die Nase zu ziehen. Nein! Und weil es kein Konzept für Urlaubsrückkehrer gab, bis Anfang dieser Woche. Willst du darüber wirklich in einer nächsten Folge reden? Du wirst da gerade länger. Ja, vielleicht belassen wir es einfach bei dem Hinweis, dass die Corona-Zahlen steigen, weil Menschen dumm sind. Tatsächlich, was heißt dumm? Sie sind tatsächlich nicht so wirklich dumm, aber sie machen das, was sie jetzt die letzten Wochen gesehen haben, nämlich, dass man quasi mit Pimmelgesicht rumrennen kann, sprich die Nase raushängen lassen kann aus der Maske. Und bitteschön, was ist das für ein Argument? Dass sie keinen Abstand mehr halten, weil sie eine Maske tragen. Das heißt, auf Deutsch, die Leute tragen jetzt eine Maske, aber halten kaum noch Abstand. Ja, und ich bin die Tage mit der Liebsten in einem Supermarkt gewesen und sie lief vorwärts und auf einmal rempelte sie einen Mensch an. Und sie sagt, oh, Entschuldigung. Und ich sage, warum entschuldigst du dich eigentlich? Der Typ ist gerade rückwärts, also der ist im Gang die Strecke zurückgelaufen, hat nicht geguckt, wo er hinläuft, was er in dem Fall sollte, weil er läuft ja den Weg zurück. Was man aber nicht kann, wenn man rückwärts läuft, wenn man nein, hat keine Augen im Rücken. Nein, er läuft ja nicht zurück, nicht rückwärts, sondern er läuft einfach zurück im quasi Kreislauf des Supermarktes. Das halte ich nach wie vor, das ist so ein typisch deutsches Phänomen, das finde ich, das sollte gebrochen werden. Also da bin ich bei dem anderen. Ich halte mich da auch nicht dran, dass ich jederzeit nicht doch nochmal zurückgehe und sage, ach nee, ich wollte noch dieses Produkt haben. Aber wenn ich dann zurücklaufe, dann halte ich doch die Vorsichtsmaßnahme, dass ich sage, okay, ich halte Abstand von den Leuten, die den regulären Weg laufen. Scheiß auf die Heteronormativität, hau ihnen in die Fresse. Hä? Nee, genau das nicht. Abstand. Doch. Abstand. Wenn ich sehe, da kommen mir zwei Leute entgegen, die laufen nebeneinander und ich passe da nicht vorbei, wenn ich mich breitbeinig laufend hinbewege, dann nehme ich halt kurz die Möglichkeit in Kauf, bleibe kurz stehen, lass die Leute passieren und laufe dann. Oder ich zwinge die anderen dazu, hintereinander zu laufen. Ich sehe das pragmatisch. Weißt du doch. Ja, aber Abstand. Ja, eine Faustlänge. Das Problem ist ja tatsächlich nicht, dass die Leute keine Masken tragen, sondern dass sie sie A, falsch tragen und dass sie B, selbst wenn sie sie tragen, als Alibi tragen dafür, dass sie keinen Abstand mehr halten müssen. Und irgendwo habe ich letztens mal eine Zahl dazu gesehen. Irgendwie, wenn du gar keine Maske trägst und andere auch keine Maske trägt, hast du so ein Prozent Risiko. Das gibt's auf Twitter seit wenn der eine eine Maske trägt und der andere nicht, dann sinkt das Risiko um so und so einen Bruchteil. Und wenn beide eine Maske tragen, sinkt das Risiko nochmal. Aber was nie passiert, ist, dass das Risiko auf Null sinkt. Zu keinem Zeitpunkt sinkt das Risiko bei zwei Maskentragenden auf Null. Richtig. Denn Schadensausmaß mal Schadenseintrittswahrscheinlichkeit. Und es kann eben trotzdem eintreten, der Schaden. Das kann eben trotzdem passieren. Und wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Und genau da liegt der Hund begraben. Dass die Leute eben sagen, oh, jetzt trage ich eine Maske, jetzt brauche ich auf nichts mehr anders achten. Ja. So ist es? Ja. In diesem Sinne, macht's gut.